Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. And now, dear children, remain in him. Und nun, liebe Kinder, bleibt in ihm. So that when he is revealed, we may have joyful confidence and not be ashamed when we stand before him at his appearing. Damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben und uns nicht schämen müssen, wenn wir vor ihm stehen bei seinem Erscheinen. Look what John is telling us. Schau, was Johannes uns sagt. First, he's telling us that we need to remain in him. Zunächst sagt er, dass wir in ihm bleiben müssen. So that we won't be deceived, won't be led away by the wrong people. Damit wir nicht getäuscht und nicht von den falschen Leuten in die Irre geführt werden. But now he's connecting the remaining in him with the coming back of Jesus. Aber jetzt verbindet er das Bleiben in ihm mit der Wiederkunft Jesu. So that when one day Jesus comes back, we will be excited and not ashamed. Damit wir, wenn Jesus eines Tages zurückkommt, damit wir begeistert sind und uns nicht schämen. I love how John says to have joyful confidence. Ich liebe es, dass Johannes sagt, freudige Zuversicht haben. Now remember, whenever the Bible says about the revealing of Jesus in that sense, it talks about his coming back. Denke daran, wann immer die Bibel in diesem Sinne von der Offenbarung Jesu spricht, bezieht sie sich auf seine Wiederkunft. Just imagine one day you stand before him and you would have to be ashamed, as John says here. Stell dir vor, eines Tages stehst du vor ihm und schämst dich, wie Johannes es hier ausdrückt. That would be a very, very sad thing. Das wäre sehr traurig. In the original Greek, the word it has kind of the meaning of being dishonored. Im griechischen Original bedeutet das Wort beschämt so viel wie entehrt. When we stand before Jesus, we will have incredible confidence if we learn to just live a life of remaining and abiding in him. Wenn wir vor Jesus stehen, werden wir ungemein zuversichtlich sein, wenn wir lernen, ein Leben zu führen, in dem wir in ihm bleiben und in ihm verweilen. I've said it many times. Ich habe schon oft gesagt, that I just want to be present when a Christian dies or leaves this earth the way he's supposed to leave this earth. Dass ich gerne dabei sein würde, wenn ein Christ stirbt oder diese Erde verlässt, so wie ein Christ sie verlassen sollte. I've been present several times when Christians died. Ich war schon mehrmals dabei, als Christen starben. And I've never seen the way I believe it's supposed to be. Und habe es nie so erlebt, wie es nach meiner Überzeugung sein sollte. With a sense of excitement and confidence. Mit einem Gefühl der Begeisterung und Zuversicht. And John says that to abide in him also has the consequence or has the result that when he comes back, we're going to have incredible joyful confidence. Johannes sagt, dass das Bleiben in ihm auch die Konsequenz oder das Ergebnis hat, dass wir eine unfassbar freudige Zuversicht haben werden, wenn er wiederkommt. Let's finish this chapter of 1 John chapter 2. Lass uns das Kapitel 2 von 1. Johannes abschließen. If you know that he's righteous, you may be sure that everyone who lives in righteousness has been divinely fathered by him. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, könnt ihr sicher sein, dass jeder, der gerecht lebt, von ihm göttlich gezeugt wurde. The Bible has two truths or two aspects regarding righteousness. Die Bibel enthält zwei Wahrheiten oder zwei Aspekte in Bezug auf Gerechtigkeit. One of them is his imputed righteousness, the other one is acted righteousness. Eine davon ist seine uns zugeschriebene Gerechtigkeit, die andere ist die praktizierte Gerechtigkeit. And those two things really belong together, yet they're two separate things. Diese beiden gehören zusammen, sind aber zwei verschiedene Dinge. It is very wrong for Christians to act righteous so that they will become righteous. Es ist für Christen sehr falsch, gerecht zu handeln, um gerecht zu werden. It's also wrong to define how righteous Christians are by the way how righteous they act. Es ist auch falsch, die Gerechtigkeit von Christen anhand der Art und Weise zu definieren, wie gerecht sie handeln. Because it doesn't matter how righteous you act, this will never make you righteous before God. Denn es spielt keine Rolle, wie gerecht du handelst, das wird dich vor Gott niemals gerecht machen. You are righteous before God because Jesus gave you all of his perfect righteousness. Du bist vor Gott gerecht, weil Jesus dir all seine vollkommene Gerechtigkeit gegeben hat. But it does concern me when Christians only focus on the righteous status that they have because of Christ. Aber es beunruhigt mich, wenn Christen sich nur auf den Status der Gerechtigkeit fokussieren, den sie durch Christus haben. And I'll tell you why. Ich sage dir auch warum. If me having become righteous doesn't lead or bring me to the place where I act righteously, something is wrong. Wenn die Tatsache, dass ich gerecht geworden bin, mich nicht dahin führt oder bringt, dass ich gerecht handle, dann stimmt etwas nicht. For a righteous person to act righteously should be as normal as it is for a dog to bark and a cat to meow. Für einen Gerechtfertigten sollte es so normal sein, gerecht zu handeln, wie es für einen Hund normal ist zu bellen und für eine Katze zu miauen. You understand what I'm telling you, my friend? Verstehst du, was ich dir sagen will, mein Freund? John says, if you know that he is righteous. Johannes sagt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist. Then we know that everyone who lives in righteousness, that means acts righteously. Dann wisst ihr, dass jeder, der in Gerechtigkeit lebt, das heißt, der gerecht handelt, has been divinely fathered by him. Von ihm göttlich gezeugt wurde. Now, how can we say that God, our Father, who fathers us, if we don't live and act righteously? Wie können wir sagen, dass Gott unser Vater ist, der uns gezeugt hat, wenn wir nicht gerecht leben und handeln? It doesn't even make sense. Das ergibt keinen Sinn. God, who is very righteous, will never lead people into anything that's not righteous. Gott, der vollkommen gerecht ist, wird die Menschen nie in etwas hineinführen, das nicht gerecht ist. And yet I've seen many Christians who've done that. Dennoch habe ich viele Christen gesehen, die genau das getan haben. Many Christians told me, God told me to do this, God led me in this direction, God asked me to do this, and it's something unrighteous. Viele Christen sagten zu mir, Gott hat mir gesagt, dass ich das tun soll, Gott hat mich in diese Richtung geführt, Gott hat mich gebeten, das zu tun. Dabei handelte es sich um ungerechte Dinge. I've met Christians who told me, God told me to move to this country and they live there illegally. Ich habe Christen getroffen, die mir sagten, Gott hat mir gesagt, dass ich in dieses Land ziehen soll. Und sie lebten dort illegal. That's unrighteous. Das ist Unrecht. A righteous God never is leading you to do something unrighteous. Ein gerechter Gott führt dich niemals dazu, etwas Unrechtes zu tun. That's not what it means to be fathered by the righteous God. Das bedeutet es nicht, von dem gerechten Gott gezeugt worden zu sein. So we need to really carefully scrutinize our own lives. Wir müssen also unser eigenes Leben gründlich hinterfragen. Are we allowing a righteous father to father us and teach us to live righteously? Erlauben wir einem gerechten Vater uns zu erziehen, zu unterweisen und uns zu lehren, rechtschaffen zu leben? Or are we simply using the excuse, well, I'm the righteous of God in Christ Jesus, so it's okay what I do? Oder benutzen wir einfach die Ausrede, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus sind und es daher in Ordnung ist, was wir tun? May we all be fathered by the righteous father to live righteously. Mögen wir alle vom gerechten Vater unterwiesen werden, um ein rechtschaffenes Leben zu führen. And I will see you tomorrow. Bis morgen.